Liebe Freunde, Genossinnen und Genossen, soweit ihr euch davon angesprochen fühlt. In der Ausstellung habt ihr Bereich gewissermaßen die Grundarten kennengelernt. So, wie gesagt, jetzt haben wir jetzt noch einmal den Begriff, aber ich füge da immer NS oder sogenannte dazu, zur NS-Euthanasie. So kann ich mich hier auf bestimmte prinzipielle Punkte beschränken. Als erstes haben wir den Nürnberger Ärzteprozess. In dem Nürnberger Ärzteprozess wird neben den Verbrechen gegen ausländische Staatsangehörige. Und das sind die gesamten KZ-Verbrechen, die dort angeklagt werden, die gegen aufgrund des Völkerrechts ohne weiteres abzuurteilen sind. Ja, das Einzige ging ja von Verbrechen, die gegen die eigenen Landsleute verübt wurden, die NS-Euthanasie angeklagt. Allerdings nur Leute aus der zentralen Verwaltung der Tiergartenstraße 4. Die alliierten Prozesse, die vorher schon zum selben Thema stattgefunden haben, fanden vor alliierten Gerichten nur gegen Verbrechen gegen Alliierte oder Angehörige ausländischer Staaten statt. Die Übergabe an die deutschen Gerichte hat nachher besondere Probleme gebracht, über die ich noch sprechen werde. Zuerst zur Erinnerung, wir haben 400.000 Zwangssterilisierte, und zwar in der Mehrzahl psychisch kranke, behinderte, nicht angepasste politische Gegner. Das sind alle in dem Zusammenhang mitzusehen. Wir haben 250.000 Ermordete im Rahmen der sogenannten NS-Euthanasie. 66.000 in den Gasanstalten. Wir kennen die Zahl genau aufgrund der Hartheimer Statistik. Wir schätzen 5.000 14F13, das heißt die Durchkämmung der Konzentrationslager. Von den Kindern und Jugendlichen werden 5.000, das andere kommen in die sogenannte Erwachsenen-Euthanasie direkt hinein, also 5.000 werden in Kinderfachabteilungen ermordet, oft nach Versuchen, die hier stattgefunden haben. Und wenn wir über den Gesamtzahl von 250.000 schätzen, da können wir nicht die genaue Zahl angeben, dann bleibt doch immer eine große Menge von denen, die in den Anstalten selber durch Veronal oder Skopolamin ermordet werden, die oft einfach erschossen werden. Da gibt es solche Fälle, die wir haben in Kaufbeuren, war die Situation nicht anders. Damit Einmärchen und auch ausgeräumt werden. Die jüdischen Patienten waren nicht diejenigen, die zuerst ausgenommen waren. Wie Brandt in Nürnberg erklärt hat, den Narrentod sollten sie nicht teilhaftig werden, sondern die ersten so doppelstigmatisierten Opfer. Das ist also der Rahmen, in dem wir uns hier befinden. Auch die Genalismen dieser Anführungszeichen Maßnahmen sind in der Ausstellung dargestellt worden. Zerschärft wird die Tatsache durch die Sache, dass es als geheime Reichssache gehandelt wird. Da es als geheime Reichssache gehandelt wird, war jeder Mitwisser und zu gleicher Zeit Komplize. Und das beginnt sehr früh. In der Deutsche Gemeindetag wird bereits 1936 informiert werden und uns eine Zustimmung geben, dass die psychiatrischen Anstalten dort wohl eine Etappe des künftigen Krieges erwartet wird, nämlich sowohl im Westen an der Westgrenze als auch vor allem in Pommern geräumt werden. Das wird auch die erste Vernichtungsanstalt durch Gas, wird auch oben auf der alten Strafe errichtet. In Pommern ist ein verrückter Gauleiter, die Leute seiner Anstalt, Euthanasie, Vor-Euthanasie, ihn überstellen lässt im Zuge des Polenfeldzuges. Und dort ist auch die Gruppe bereit, die hier solches unternehmen kann, nämlich die Gruppe Eimann, die aus Angehörigen der Danziger SS und als Angehörigen der deutschen Volksundmilizen besteht, die weiß, wie man mit solchen Menschen umzugehen hat. Das heißt, sie erwarten von dem Wald verschafft. Das also nach dieser Zeit. Es ist nun, ja, vielleicht noch Folgendes gesagt werden mit der Strafverfolgung, wie die Strafverfolgung einsetzt durch deutsche Gerichte. Ich muss mal sagen, dass da also es zwar einige harte Urteile gibt, aber im Großen und Ganzen es bis zum letzten Augenblick zu lächerlichen Urteilen kommt. Das wird gedeckt durch die Tatsache des sogenannten Befehlsnotstand, der erst zum ersten Mal durchlöchert wird im Ulmer Einsatzgruppenprozess, aber auch dann hat sich für die Euthanasieprozesse eigentlich nichts Entscheidendes geändert. Es geht bis zum Schluss mit lächerlichen Urteilen. Aquilin und Ulrich am Schluss ist eines der letzten dieser Prozesse, wo die Wirklichkeit wirklich eine Schande schlecht weg darstellt. In dem Zusammenhang ist auch zu fragen, wie ist das los? Festzustellen ist in diesem Zusammenhang vor allem, dass die deutsche Psychiatrie mit ganz wenigen namentlich zu benennenden Ausnahmen, dazu gehört Ewald in Göttingen, wie sie nämlich wieder Gutachter gesucht haben für die Tiergartenstraße 4, haben sie eingeladen, so wie die ganzen Extraordinarien und Extraordinarien, die noch nicht in Berlin, noch nicht im Geschäft waren, um dort mitzuwirken. Und da ist ein einziger Ewald aus der Versammlung rausgegangen, hat gesagt, er kann das nicht machen, zum Töter zu werden. Er hat das öffentlich in der Vorlesung gesagt, er hat einen offenen Brief an den Reichsstatthalter in Hannover geschrieben und überhaupt nichts ist ihm passiert und das sind also die Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Das Märchen, das dann immer vorgebracht wurde, 50 sogenannte Euthanasieärzte und alle anderen waren schicke Leute. Das muss man von vornherein sagen, dies entspricht nicht den Tatsachen. Wenn man nach Büchern fragt oder nach Öffentlichkeit fragt, die sich früh mit diesem Morden auseinandergesetzt hat, dann kannst du zwar solche Bücher finden, wie das von der Gräfin Platen-Hallemund, und dann kannst du so etwas wie den Leitbrand finden. Aber das sind zwei kritische Außenseiter innerhalb der deutschen Gesellschaft, der deutschen Psychiater, teilweise wie die Leibniz selber als Zeuge, als beeideter Berichterstatter im Nürnberger Ärzteprozess tätig. Andere Leute wie darin verwickelte Psychiater wie Erhard, haben ein Buch darüber geschrieben, wo sehr viel reine Sauerwäsche versucht wird und mit dem eigentlich das Thema als beendet für sie angesehen wurde. Sogar Klaus Dörner, die hat mir in den Vierteljahrshäften für Zeitgeschichte seinen Beitrag geschrieben, auch der sehr kritisch ist, hat dann gemeint in dem Augenblick, es ist jetzt für ihn geendet und er könne, und das Thema wäre, könnte jetzt abgehakt sein. Und er hat diesen Beitrag erst noch einmal publiziert im Zusammenhang mit der Holocaust-Serie im Fernsehen, wobei er irgendwie aufgegangen ist, da ist noch was zu erledigen. Also ein unerledigtes Geschäft, und das war mit einem das Einsetzen. Aber das wirkliche Einsetzen setzt später ein. Das ist der erste Gesundheitstag 1980 in Berlin. Das wird von uns unter das Motto gestellt, Medizin im Nationalsozialismus, stabilisierte Vergangenheit, ungebrochene Tradition. Ich habe damals noch ein Fragezeichen gestanden, und heute nach unserer Arbeit dieser letzten Jahrzehnte können wir nur einfach sagen, steigt das Fragezeichen weg, dann seid ihr richtig dran. In zur selben Zeit ist 1982 das Buch von Ernst Klee erschienen, das heute noch ein Standardwerk, besonders auch in der Neubearbeitung durch ihn gewesen ist. Und 1982 hat Klaus Dörner alles, was von dem er meinte, dass er sich dafür interessieern könnte, zu Siegdach Gütersloh zum Arbeitskreis zur Erforschung der Zwangssterilisation unter Nazi-Euthanasie eingeladen. Das waren Historiker, Medizinhistoriker, Theologen, aber vor allem Psychiater. Vor allem die jungen Ärzte von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie, die jetzt, nachdem die Alten abgetreten waren, als Direktoren, als Oberärzte und zum Teil als Direktoren in die Landesnervenkliniken eingerückt sind. Und sich dann dort gezeigt hat, dass dort überall behauptet wurde, nichts wäre da und es wäre doch alles in bester Ordnung gewesen. Jetzt aber einmal zumindest so viel da war, dass in jeder Klinik etwas geschrieben und gemacht werden konnte. Und vor allem das ganz Wichtige an dieser ersten Tagung war, dass sie vor allem das Interesse gespalten war. Auf der einen Seite mit der Aufarbeitung dieser Dinge und auf der anderen Seite mit der Tatsache der medizinethischen Debatte. Unser psychiatrischen Kollegen haben damals sich gefragt, wodurch unterscheidet sich, wenn ich da jemand heute in eine Klitsche von der Gerontopsychiatrie am Rande der Gesellschaft verlege, wodurch unterscheidet sich mein Tun mit dem Tun der Verlegungen, die damals stattgefunden haben. Und diese ganze medizinethische Debatte ist ein entscheidender Punkt bis heute. Wir treffen uns weiter zweimal im Jahr an den verschiedensten Orten. Und wir haben das letzte Mal zur letzten Sache, zum ersten assistierten Suizid, Stellung genommen, haben eine Erklärung abgefasst, die wir an die Bundestagsabgeordneten verschickt haben und auch an den Minister und teilweise auch positive Resonanz bekommen haben. Das ist eine der sämtlichen Sachen dieser Art, wo wir in den ganzen Jahren uns eingesetzt haben, in den ganzen Jahren mit so unseren entscheidenden Dingen gehört haben. Das, was wir auch in den letzten Jahren erkannt haben, und das ist für uns eines der wichtigsten Dinge, die mit das Ergebnis dieser ganzen Arbeit war, dass es unmöglich ist, so schön auseinanderzutrennen, da ist die Sterilisation und da ist es ein internationaler Konsens gewesen in der Eugenik, und da hat man das gemacht, und dann war es das schlimme Patientenwort etwas anderes. Nein, beide Sachen sind zwei Seiten derselben Medaille. Das, was passiert in Deutschland, ist eine Sache, das heißt Radikalisierung. Und diese Radikalisierung setzt nicht im Nationalsozialismus ein, sondern die setzt in dem Augenblick ein, wo Eugenik umdefiniert wird zur Rassenhygiene. Oder der Terminus der 1895 von Alfred Plötz geprägt wurde. Und genau das passiert ist, wo von Rainer Stommer gesagt wird, die ich gesprochen habe, die Ärzte als Sozialingenieure, das ist dasjenige, was da ist. Und Rassenhygiene bedeutet ja noch was anderes. Das bedeutet den Versuch, sich einzufügen in ein Konzept, das in dieser Zeit das ein Leitmotiv der Medizin schlechter gewesen ist, nämlich der Hygiene. Diese Hygiene, die wird ihren, auch einen wichtigen Beitrag leisten in der Frage, die Frage der Krankheitsentstehung, ob es wirklich richtig ist, dass es nur die Erreger sind, die wir hier haben, oder ob Krankheit anders aufzufassen ist. Das wird besonders virulent nach dem Fehlschlag des Tuberkulin. Das ist diese Impfung, die Robert Koch initiiert hat und der ist ein totales Debakel gewesen. Das hat die orthodoxe Bakteriologie, die er vertritt, in ganz große Krise gebracht. Und es hat ein anderer Hygieniker, nämlich Ferdinand Hüppe im Jahr 1893, den Krankheit als energetischen Prozess zu definieren begonnen. Das bedeutet, dass die spezifischen Krankheitserreger nicht mehr die Ursache, die Entität der Infektionskrankheiten ausmachen, sondern die infektions- und gärungsfähigen Zellen stehen mit der Summe ihrer Wirkungen als auslösende Faktoren der auslösenden Energie des lebenden Protoplasmas eines Wirtes oder einer gärungsfähigen Substanz gegenüber. Somit ist Krankheit nichts anderes als eine Funktion der Auslösung geerbter und erworbener Krankheitsanlagen durch veränderliche Krankheitsreize unter veränderlichen Bedingungen. Wie man angesichts solcher Tatsache, so wird er resümiert, die entscheidende Bedeutung der Krankheitsanlage als Ursache und die Vererbbarkeit der Krankheitsanlage bestreiten kann, ist mir einfach unbegreiflich. Und damit mit diesem Konzept hat er drei Disziplinen gewissermaßen nebeneinander gelegt. Und das ist einerseits die Sozialhygiene, das ist andererseits die Rassenhygiene und das ist drittens die Konstitutionslehre. Für ihn ist es die auch positiv aufbauende Konstitutionshygiene, aus der die Sozialhygiene zwangsläufig erstand, aber auch die Rassenhygiene als wahre Volkshygiene und als solche Sozialhygiene. Die Hygiene als soziale Kunst wird durch die soziale Mutter hervorgerufen. Sie muss und wird deshalb immer Sozialhygiene sein oder sie wird nicht sein. Dadurch entsteht die neue Aufgabe, die Forderung der Sozialhygiene mit der ebenso notwendigen Rassenhygiene in Einklang zu bringen, weil wir nur auf diese Weise zu einer bloß vorbeugenden, sondern zu einer positiv aufbauenden Hygiene kommen können. Damit hat Hüppe innerhalb der Hygiene den sozialdarwinistisch-rassenhygienischen Diskurs eröffnet und damit die Sozialhygiene von vornherein eben auch in dieses Ganze hinein eingeschoben. Das fällt uns natürlich schwer, in dieser Weise zu sehen. Denn wir können auf der anderen Seite eben Leute wie Alfred Grotian, der 1911 formuliert, bekanntes Zitat, die sozialen Verhältnisse schaffen oder begünstigen Krankheitsanlage, die sozialen Verhältnisse sind Träger der Krankheitsbedingungen, die sozialen Verhältnisse vermitteln die Krankheit zu erregen. Aber daneben steht bei ihm auch von vornherein, stehen auch von vornherein Aspekte der Rassenhygiene, wenn er sie auch generative Hygiene nennen will. Und er hat in sein Konzept bereits vor dem Ersten Weltkrieg 1918 ein Handbuch erschienen, aber wir wissen, Handbücher, das 1918 erscheint, ist ein bisschen Manuskript, spätestens 1914 abgeschlossen und reflektiert also den Stand, den wir haben. Da hat er klar eugenische Gesichtspunkte in sein Programm eingefügt, indem er forderte, dass sich die Verallgemeinerung hygienischer Kultur nur auf die Gesamtheit von örtlich, zeitlich und gesellschaftlich die Zusammengehörigen Individuen nicht nur darauf beziehen kann, sondern auch auf die Nachkommenschaft beziehen müssen. Es geht in Berlin um die Beseitigung negativer Auswirkungen an sozialhygienischer an Aktivitäten auf den Aktprozess. Es geht nämlich darum, die körperliche Entartung, das ist der Terminus, zu verhindern. Der eugenische Standpunkt, so wird es dann 1926 formuliert, muss letzten Endes auch für die sozialhygienischen Bestrebungen der übergeordnete Maßgebend sein, und wenn er sowas sagt, ist eigentlich nicht weit entfernt von dem, was er seinerzeit formuliert hat. Denn nur die stete Berücksichtigung der eugenischen Belange bei allen sozialhygienischen Bestrebungen kann die kulturell führenden Völker von einer allmählich fortschreitenden Entartung der physischen Substanz ihrer Kultur bewahren. In seinen Leitsätzen zur sozialen und generativen Hygiene, knapp nach dem Krieg erschienen, fordert er dann folgerichtig ärztliche und hygienische Überwachung der menschlichen Fortpflanzung durch die Eugenik, dass die Erzeugung und Fortpflanzung von konstitutionell, körperlich und geistig Minderwertigen zuverlässig verhindert wird. Für diese genetisch Minderwertigen, die auf ein Drittel der deutschen Gesamtbevölkerung schätzt, steht dann nur Verhütungsmaßnahmen, allerdings zölibat, einerseits vor, aber darüber hinaus Dauerisolierung und Organisation, ohne natürlich abzusehen, die 400.000, die dann am Ende stehen werden. Zwangsmaßnahmen zur sozialen Ausgrenzung des sogenannten genetisch Minderwertigen waren allerdings bereits bei Grotian, aber auch beim Vater der Wiener Sozialmedizin, bei Julius Kandler, angedacht worden. Da darf man nicht meinen, dass die Konstitutionslehre von dem unberührt gewesen wäre. Bei Hüppe tritt sie als Konstitutionshygiene in den Dienst der Rasse, des einzelnen Rasseteils, einer Mischrasse und des ganzen Volkes. Und die Hygiene wird zu einem der wichtigsten Kampfmittel für die Arbeitsfähigkeit, allgemeine Volksertüchtigung und Volkserneuerung. Gesichert, wie es bei Hüppe heißt, gegen die Allerweltsideen der Sozialdemokratie, weil es in der Natur keine Gleichheit, sondern nur Ungleichheit, sowohl bei Individuen als auch bei Völkern gibt. Die Deutsche Hygieneausstellung 1911 wird genau diese Dinge von der Öffentlichkeit und von der Ausstellung, wie es damals drauf gewesen ist, propagieren. Je mehr wir dahin wirken, so hat das Max von Gruber, der erste Professor für Rassenhygiene an der Münchner Universität, gesagt, dass die besseren Varianten sich reichlicher vermehren als die minderwertigen. Dass die schlechteren Varianten gänzlich von der Fortpflanzung ausgeschlossen werden. Umso eher wird es uns gelingen, eine Verbesserung der durchschnittlichen Beschaffenheit der Generationen herbeizuführen, als des eigentlichen Ziels aller sozialen Reform. Denn hygienische Maßnahmen erhalten nicht jedes Leben in jedem Kreis. Bis dorthin bewegen wir uns aber, trotz aller Formulierungen, die wir hier haben, auf einer Ebene international als akzeptabel. Die Frage, wann findet die Radikalisierung in Deutschland statt? Wir haben erstens zwei Sachen, die wir in Rechnung stellen müssen. Wir müssen in Rechnung stellen, dass genau diese Dinge sehr früh in sozialdarwinistische Vernichtungsfantasien zur Reinigung des Volkskörpers vererblicher Minderwertigkeit ausgehen und dass die in der deutschen Diskussion verbunden werden mit der Forderung nach einem humanen Tod. Es ist Alfred Jost, der 1895, wir wissen das in derselben Zeit etwa wie der Hüppe mit seinen Dingen, zum ersten Mal den Wert eines Menschen für ihn selbst und für die Allgemeinheit bilanziert. Jost gestand dabei sowohl den einzelnen Menschen wie auch der Allgemeinheit ein Recht zu, den Tod eines Menschen herbeizuführen. Die Freigabe der Tötung des unheilbar Kranken auf eigenes Verlangen wird also bereits hier mit der Freigabe der Tötung angeblich unheilbarer psychisch Kranker verbunden. Das ist noch das Vorfeld, in dem wir uns vor dem Ersten Weltkrieg bewegen. Aber das, was dann gewissermaßen die große Wasserscheide ausmacht, ist der Erste Weltkrieg mit schon während des Ersten Weltkrieges und dann besonders in der ersten Nachkriegszeit. Es werden hier die immer auch mitdiskutierten ökonomischen Bedingungen werden hier in ganz klarer Weise mit den rassenbiologischen verbunden, genau in der Notsituation von Krieg und Nachkriegszeit. Ernst Haeckel, der große Propagator der darwinschen Lehre und selber Beitrag zum Sozialdarwinismus, Ernst Haeckel wird derjenige sein, der in den Schriften, die er geschrieben hat, das Beispiel der Spartaner anführt, das immer wieder die ihre missratenen Kinder aussetzen und damit den Tod. Ja, dieser Ernst Haeckel wird es in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg genau für unwidersinnig erklären, dass der Arzt verpflichtet sei, jedes Leben um jeden Preis zu erhalten. Eine kleine Dose Morphium oder Zyankalium würde nicht nur diese bedauernswerten Geschöpfe selbst, sondern auch ihre Angehörigen von der Last eines langjährigen, wertlosen und qualenvollen Daseins zu befreien. Aber dann ist erst nach dem Ersten Weltkrieg und auch unter dem Eindruck des Todes seines einzigen Sohnes an der Front, allerdings vom Psychiater Alfred Hoche, der selber allerdings bereits als forensischer Psychiater im Gefängnis vom Fallbeil des zum Tode Verurteilten steht, damit er die frischen Hirne bekommt, die er für nötig gehalten hat. Dieser Alfred Hoche wird zusammen mit dem Strafrechtslehrer Karl Binding, dem führenden Vertreter eines positiven Strafrechts, die Schrift verfassen im Jahr 1920, die Freigabe der Vernichtung unwerten Lebens, sein Maß und seine Form. Damit bekommt diese Dimension, die schon da ist, eine neue Dimension. Es tauchen jetzt die Schlagworte auf, die den Patientenmord des Nationalsozialismus eine große Bedeutung bekommen werden. Psychisch Kranke seien Ballastexistenzen, die aufgrund ihrer vollkommenen Hilflosigkeit, des Fehlens von Gefühlen und jeglicher produktiven Leistung keinen subjektiven Anspruch auf Existenz. Es möge, so sein heutiges Zitat, eines Tages die Auffassung heranreifen, dass die Beseitigung des geistig völlig Toten kein Verbrechen, sondern einen erlaubten nützlichen Akt darstellt. Somit sei ihre Beseitigung reines Heilwerk, durch das das Erbgut der Nation vom schädlich angesehenen Menschen beseitigt werde. Und hier spielt der Kostenfaktor auf einmal eine ganz entscheidende Rolle. Kostenfaktor und der rassenbiologische Faktor spielen nun im Diskurs der Weimarer Republik eine entscheidende Rolle. Doch sind es radikale Maßnahmen wie die Tötung psychischer Krankheit sind natürlich in der Weimarer Republik noch nicht gesellschaftlich konsensfähig und trotzdem hat in dieser Zeit genau deswegen verliert in dieser Zeit die deutsche Psychiatrie den Kontakt zur internationalen Bewegung, weil auch die internationale eugenische Bewegung diesen Dingen mit Distanz gegenübersteht. Und ich sagte schon, es ist ein entscheidender Umbruch, findet in der 1939 in der Konferenz, in der Genetikerkonferenz von Edinburgh statt. In Deutschland selbst sind diese radikalisierten Vorschläge im Sozialstaat der Weimarer Republik natürlich nicht verwirklichbar. Aber das, was jetzt verwirklichbar ist, das ist genau die Frage einer gesetzlichen Regelung der Sterilisation. Und diese gesetzliche Regelung der Sterilisation endet schließlich am 30. Juli 1932 in einem Gesetzentwurf zur freiwilligen Sterilisation von psychisch Kranken, der vom Reichsgesundheitsrat verabschiedet wird. Dieses Gesetz kann teilweise nicht voller gesellschaftlicher Zustimmung und andererseits, weil die Zeit bis 1933 zu kurz gewesen ist, nicht mehr verabschiedet werden. Es wird dann am 14. Juli 1933 unter Hinzufügung des Zwangsparagrafen von den Nationalsozialisten verabschiedet. Wir wissen schon, am Ende stehen 400.000 Zwangssterilisierte. Die Frage, die ich auch schon ventiliert habe und die dann noch um vieles krasser wird, ist die Frage, wieso die Beteiligung an diesen Mordmaßnahmen in dieser oder jener Weise durch eine so große Zahl, ich sagte schon, die Mehrzahl der deutschen Psychiater hier überhaupt oder Mitwissenschaft hier überhaupt zu der Debatte stehen konnte. Und das ist eine Dinge, die seit dem Nürnberger Prozess immer wieder ventiliert wurde. So hat der amerikanische Neurologe und Psychiater Leo Alexander, der selber medizinischer Sachverständiger bei der Anklagevertretung im Nürnberger Ärzteprozess war und der selber entscheidend an der ethischen Grundlage, die dort gelegt wurde, die wir heute auch für uns noch immer die Grundlage der Ärzteordnung und des Verbindlichen sind, nämlich im Nürnberger Code, davon gesprochen, dass am Anfang stand nichts anderes als eine feine Verschiebung in der Grundeinstellung der Ärzte, dass es bestimmte Leben gibt, die nicht wert sind, gelebt zu werden. Diese Einstellung umfasste in seiner frühen Ausprägung auch die schwer und chronisch Kranken. Allmählich wurde der Zeit derjenigen, in diese Kategorie eingezogen wurden, ausgeweitet auf die sozial unproduktiven, ideologisch unerwünschten, die rassisch unerwünschten. Es ist wichtig zu erkennen, dass die unendlich kleine Eintrittspforte, von der aus diese ganze Geisteshaltung ihren Lauf nahm, die Einstellung gegenüber nicht rehabilitierter Kranken war. Zitat Ende. Zweierlei ist an dieser Aussage Alexanders wichtig. Erstens, das Gedankenmuster von Selektion und Ausmerze kann sich aus dem ärztlichen Ethos entwickeln, wenn unter der Voraussetzung des Traums eines genetisch verbesserten Menschen in ihm die Unterscheidungen zwischen lebenswert und lebensunwert für ärztliches Handlungsleitend werden. Zweitens, eine geringfügige Verschiebung in der Grundeinstellung kann sich Schritt für Schritt auf einer schiefen Ebene, von der spricht genau, das Slippery Slope, davon spricht genau Leo Alexander, zu Brutalität und Massenmord entwickeln, auf der kein Halten mehr ist. Ein englischer Original, ich sagte schon, es ist von Slippery Slope die Welle. Beide Gedankengänge sind auch für unsere heutige medizinethische Debatte von großer Bedeutung. Im Nationalsozialismus haben sich Repräsentanten einer der führenden Mediziner ihrer Zeit an der Schnittstelle von individuellen Heilungsauftrag und gesellschaftlicher Heilserwartung als verführbar erwiesen. Gesellschaftselitäre Vorstellungen von Menschenverbesserung und Ausmerze zu adaptieren. Auf Konzepten der positiven Eugenik, wie der gezielten Gartenwahl, haben die Nürnberger Rassengesetze aufgebaut. Konzepte der negativen Eugenik, wie die Propagierung der freiwilligen Sterilisation des kindergenetisch und als minderwertig betrachteten Menschen, führten zur Zwangssterilisation und endeten im Patientenmord an den Schwächsten der Schwachen. Darüber hinaus haben deutsche Psychiater die Heilung des Volkskörpers, davon hat Rainer Stommer schon gesprochen, zu ihrer ureigensten Sache erklärt. Das bedeutete nichts anderes als die Preisgabe der individualethischen Anbindung der Medizin durch eine kollektiv-ethische Orientierung am Volkswohl und an der Gesundheit des Volkskörpers. Wäre, so hat es der amerikanische Psychiater und Medizinethiker J. Katz formuliert, im professionellen Denken und Handeln der erste Nationalsozialismus die unumstößliche Notwendigkeit der menschenrechtlichen Schutzgarantien des Einzelnen fest verankert gewesen, hätten sie niemals den Illusionen und verbrecherischen Folgen der Magna Therapia auf Kosten des Einzelnen folgen können. Dass eine solche Magna Therapia auch mit den Vernichtungsfantasien und konkreten Vernichtungsmaßnahmen vereinbar war. Seit 1943 eine Denkschrift deutscher an der Euthanasie direkt oder indirekt beteiligter Psychiater zur künftigen Entwicklung der Psychiatrie. Abgesehen von der Nazi-Euthanasie, als deren Folge sie einen Ansehensverlust bei der Bevölkerung konstatieren, unter wissenschaftlich fundierten Entscheidungskriterien an die Hand gegeben werden sollen, fordern sie ein umfassendes Programm zur Reform der psychiatrischen Therapie, Ausbildung und Forschung. Angesichts der modernen aggressiven Therapieverfahren, von der Schockbehandlung bis zur Arbeitstherapie. Das Ziel war letztlich, den Kranken ebenso vor Sichtung wie vor lebenslanger Anstaltsinternierung zu bewahren. Damit er trotz seiner Erkrankung ein tätiges Glied der Volksgemeinschaft bleiben könne, ist seine Sterilisierung gefordert. Ihr Forschungsinteresse war somit in konsequenter Weise von der Idee geleitet, zwischen den kranken Menschen, die der therapeutischen Aktivität zugänglich sind, und den nicht therapierbaren zu unterscheiden. Für diejenigen, die jedoch dem therapeutischen Aktivismus nicht zugänglich waren, wäre die Auslöschung unumgänglich. Diese Maßnahmen der Euthanasie werden umso mehr allgemeines Verständnis und Billigung finden, als sichergestellt und bekannt wird, dass in jedem Fall bei psychischen Erkrankungen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Kranken, natürlich nur die gesunden Kranken, zu heilen oder doch so weit zu bessern, dass sie in ihren Berufen, sei es in dieser oder anderen Form, volkswirtschaftlich wertvoller Betätigung zugeführt werden können. So hat die Genetik in ihrem Manifest 1939, das habe ich gerade hingewiesen, allen diesen radikalen Vernichtungsfantasien eine Absage erteilt. Jedoch selbst die Forderung nach einer zukünftigen Weltgesellschaft erhoben, die Krieg hassend den Kampf um elementare Subsistenzmittel überwunden hat und sich deshalb ohne staatlichen Zwang freiwillig dem biologischen Programm zur genetischen Verbesserung der Menschheit unterwirft. Dies hat nach der Sequenzierung der Genome durch Watson Crick eine neue Dimension erhalten. Es geht jetzt um Genetic Enhancement Engineering, was nichts anderes heißt als einen stabileren, gesünderen, intelligenteren, anpassungsfähigeren und glücklicheren Menschen in einer, wie die Genetiker meinten, leidfreien Gesellschaft ohne Krankheit und Behinderung durch genetische Maßnahmen zu schaffen. Also ein Eingriff in die Keimbahn zu kombinieren würde, da sind wir heute angelangt, denn das in der Genompsychologie rein und davon wird auch auf der Tagung im Mai, im Juni die Rede sein und davon auch in Hartheim im November die Rede sein, aber ebenso eine mit biologischen Tagung, die da stattfinden wird, dass da vor diesen Dingen stehen wird. Die Zustimmung dazu würde auf der Basis vermeintlicher Freiwilligkeit von selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen gefällt werden, der jedoch nur die Berechtigung, sondern auch die Verpflichtung hätte, sein Schicksal in voller Autonomie zu gestalten. Das ist nicht weit von der Pflicht zur Gesundheit in der nationalsozialistischen Vernichtungsmedizin entfernt. Nicht nur in der Reproduktionsmedizin gilt, dass die freiwillige Zustimmung zwar eine unumgänglich notwendige, aber allein nicht ausreichende Maßnahme für eine medizinische Maßnahme ist. Es muss noch vielmehr stets ein Gleichgewicht zwischen der Selbstbestimmung des Betroffenen und der Verantwortlichkeit des Arztes an einer an sich absoluten Wert und Heiligkeit des Lebens zu orientieren, Medizin gegeben sein, besonders wenn es sich um die Grundkonstituente am Anfang und am Ende des Lebens handelt. Somit gilt für die moderne biomedizinische und anwesenschaftliche wissenschaftliche Forschung am Menschen, insbesondere wenn sie den Methoden empirisch-positivistischer Wissenschaft verpflichtet ist, dass ethische Grenzen medizinischen Handelns aus den naturwissenschaftlichen Methoden nicht ableitbar sind. Die Grenzen wissenschaftlichen Zugriffs auf den Menschen, und das gilt auch für die Reproduktionsmedizin, die Achtung seiner Würde, der Selbstbestimmung und der körperlichen Unversehrtheit der betroffenen Menschen, sind außerhalb der forschenden Disziplinen zu bestimmen. Notwendig ist somit eine Verantwortungsethik, die nicht naturwissenschaftlich determiniert ist und die anthropologische Dimension nicht übersieht. Sie basiert zwar auf den Prinzipien der Autonomie des Patienten, legt jedoch die Güter gegeneinander ab, die miteinander in Konkurrenz stehen. Zu einer Qualitätskontrolle des Lebens zu verlangen, die Lebenswert und Lebensunwert klassifiziert, nicht ohne die Moral Cost-Benefit-Analysis und damit ökonomische Kategorien ins Gespräch zu bringen, ist eine Ethik zu fordern, die vom fundamentalen Eigenwert menschlichen Lebens als Setzung ausgeht, zu dem Geburt und Tod, aber auch Behinderung sowie Leid und Schmerz als konstitutive Elemente gehören. Nicht Genetic Engineering darf zum Leitfaden des Handels werden, sondern genetische Verbesserung ist das Recht auf den genetischen Zufall gegenüberzustehen. Dem absoluten Wert menschlichen Lebens in all seiner Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit, der Unantastbarkeit der Würde des einzelnen Menschen und seinem Lebensrecht entspricht die Verpflichtung der Gesellschaft, für menschenwürdige Lebensbedingungen, für alle Formen menschlichen Lebens Sorge zu tragen. Das ist eine klare Gegenposition zur sogenannten Bioethik, die in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine interessenbestimmte Entscheidungsethik einer nicht nur in der Reproduktionsmedizin technisch ökonomisch gesteuerten Medizin. Im Gegensatz zu diesen neuen Menschenbild der Bioethik, in dem auch dort, wo ihre Vertreter auf eine vermeintliche Autonomie des Betroffenen sich berufen, zentrale Menschenrechte außer Gesetz gesetzt werden. Hier muss das Lebensrecht aller eine undiskutierte Selbstverständlichkeit sein. Die Diskussion um all diese Fragen ist ohne einen Rekurs auf die Vergangenheit, besonders auf den Patientenmord im Nationalsozialismus unverzichtbar. Nicht aus der Geschichte, sondern an der Geschichte zu lernen, ist hier die Herausforderung, gerade weil die moderne Bioethik jede Verbindung mit dem Schatten der Vergangenheit von sich weist. Doch damals wie heute geht es um nichts weniger als über die Wertbestimmung des Menschen und deshalb ist eine tragfähige Medizinethik ohne historische Reflexion nicht denkbar. Es geht in unserem Kontext somit die Erinnerung gerade an die Verbrechen der Nazi-Euthanasie in unser Leben und Handeln zu integrieren, mit dem obersten Zweck, uns selber und gesellschaftliche Vorgänge besser zu verstehen, einen Wiederholungsdrang zu umgehen und im Gedenken ein Minimum von Gerechtigkeit für die Gefolterten und Ermordeten zu schaffen. In diesem Sinne bleibt es Aufgabe der Ethik, Erinnerungen wahrzunehmen und zu tradieren, um in wacher Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Entwicklungen falsche, bei Menschen unwürdige Tendenzen frühzeitig zu erkennen. Gerade die Erinnerung an die Geschichte der NS-Euthanasie hilft uns zu begreifen, was geschieht, wenn Maßstäbe verrückt werden, wenn der Respekt vor der Würde des Einzelnen verloren geht, wenn Menschen zum Objekt gemacht werden. Doch nicht nur diese Erinnerung macht halten, muss die Frucht unserer immer differenzierter werdenden Forschungen in diesem Bereich des Patientenmords und Nationalsozialismus sein. Vielmehr müssen wir im Lernen mit der Geschichte die Gefährdungen erkennen, wenn die Medizin nicht nur in der Reproduktionsgenetik ausgesetzt ist, wenn sie die absolute Unantastbarkeit der Würde des einzelnen Menschen unter dem Vorwand des Fortschritts in Ansicht. Fortschritt darf nämlich kein Selbstzweck und nicht automatisch ein Wert an sich sein. Angesichts der technischen Möglichkeiten wächst auch die Gefahr, den Respekt vor dem Leben und der Würde eines jeden Menschen zu verlieren. Deshalb ist es wichtiger denn je, dass wir uns verständigen, dass wir unter Fortschritt verstehen und welche Richtung wir gehen wollen. Wir brauchen einen Fortschritt nach menschlichem Maß. Was das bedeutet, muss von der Gesellschaft diskutiert und demokratisch verbindlich festgelegt werden. Und über den Ball steht der Grundsatz in unserer Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Alles ist ganz gut und ganz schön. Wir schauen uns die Praxis an. Wenn wir uns die Praxis anschauen, dann haben wir in der Zeit nach 1945 eine stete Auseinandersetzung gerade in diesem Fall. Das Beginn hat begonnen sehr früh mit den Diskussionen, ich weiß nicht, wer von euch das sich noch in Erinnerung hat, um den australischen Philosophen Peter Singer, wo zum ersten Mal auch wieder radikal die menschlichen Themen überhaupt in Frage gestellt wurden. Es ist in derselben Zeit weitergegangen, durch einen Alternativentwurf zur Zwangssterilisation oder zur Sterilisation wurde zwar das NS-Gesetz außer Kraft gesetzt, aber nicht als Nazi-Gesetz bezeichnet und zusätzlich wollte man im Deutschen Bundestag daran gehen, ein Neusterilisationsgesetz zu schaffen und das Gutachten in den Ausschüssen, und das finden wir dieselben, sagen wir es ganz ruhig, Verbrecher, ob es sich um Nachtsheim, ob es sich um Findinger handelt, als Gutachter, die dort dazu Stellung nehmen. Es kommt letztlich nicht zur Verabschiedung dieses Gesetzes, aber es hat man trotzdem die Anerkennung dieser Menschen als Verfolgten des Nationalsozialismus so lange gebraucht, dass jede materielle Wiedergutmachung illusorisch wurde, nicht nur durch den Tod der Personen, sondern auch über gesetzliche Grundlage. So in den 80, in den Mitte der 80er Jahren gab es einen lächerlichen Antrag, nicht Entschädigung, sondern Bezahlung von 5.000 Reichsmark, dass da gebracht werden konnte, was trotzdem für viele von diesen in offensiver Armut lebenden Menschen eine große Hilfe war. Wir haben, wie wir angefangen haben, unsere Studien an Karl-Bonner von der Jaffenheimstätten zu machen, haben wir leider gemerkt, wie viele davon sterilisierte da sind, wo wir noch Adressen finden konnten. Und haben praktisch ein Mitglied unserer Forschungsgruppe davon abgeordnet, ihnen zu helfen, weil das ja auch oft Unterschiedsmenschen waren, denn Zwangssterilisation war wesentlich auf soziale Assanierung und unangepassten und dem Gesundheitsamt bereits kundig gewordenen Leute, dass sie wenigstens den Antrag auf diese lächerlichen 5.000 Reichsmark stellen konnten. Das ist im Ernstfall sogar das eine gewisse Hilfe gewesen. Und abgesehen davon, wir nehmen diese Alternativentwurf der Juristen eingebracht. Und dazu haben dann Leute wie Klaus Dörner vehement Stellung genommen. Denn jetzt die liberalen fortschrittlichen Juristen, ohne reflektiert und gelernt zu haben, mit ihnen der Deutsche Juristentag die Möglichkeit des Verzichts auf Bestrafung bei Tötung auf Verlangen durchsetzen können. Und wenn dieser Sieg des Wertes der Selbstbestimmung von den Medien nun hinreichend bejubelt wird, dann kann allmählich eine soziale Erwartungshaltung in der Bevölkerung entstehen, wonach alle behinderten, unheilbaren oder alten Menschen es für anständig halten müssen, sich von der Wissenschaft den Tod geben zu lassen. Es entstehen ungeahnte Möglichkeiten, soziale Kosten einzusparen. Wer sich in die unvermeidliche Abhängigkeit von einem Arzt begibt, wird nicht mehr wissen können, ob dieser seine Tatbereitschaft mehr aufs Leben oder mehr aufs Sterben richten wird. Als Arzt befinde ich mich in einer ungewöhnlichen Situation. Gewohnt im Zweifel zunächst mich selbst und meine Disziplin, die Medizin zu kritisieren, muss ich diejenigen Ärzte verteidigen, die schlicht erklären, dass ein Patient, der an seinem 18. den Tod erbittet, zuvor von eben diesem Arzt sehr allein gelassen worden sein muss. Ich muss die Intensivmediziner verteidigen und kann dieser umreicher Konsiliartätigkeit auch gut tun. Denn sicher sind Intensivstationen als neue Möglichkeiten in der Anfangsbegeisterung nicht selten zu ausgiebig auch zu Lasten der Patienten benutzt worden. Und jede technische Neuerung in der Medizin kann eine gewisse Zeit zu expansiv unkritisch genutzt werden. Aber ebenso sicher ist, dass die Intensivmediziner diese Phase längst hinter sich haben und der Gebrauch dieses Instruments in aller Regel kritisch erfolgt und normalisiert und damit humanisiert wird. Und ich muss meine reaktionäre Bundesärztekammer verteidigen, die vor dem Dammbruch in Sachen Sterbehilfe war, sorgt das Bundesjustizministerium. Dabei kann es eigentlich nur darum gehen, dass wir Ärzte auch, und Ärzte noch mehr oder weniger, die Kunst des bescheidenen Begleitens von Menschen im Leben und Sterben zu lernen haben. Mehr noch. Ich habe mich als Arzt paradoxerweise zu wehren gegen diejenigen, die mir zur Hilfe kommen wollen, gegen die liberalen, fortschrittlichen Vertreter der Kirche, die gegenüber hoffnungslos sind, die wollen in der Medizin im Namen des Grundwertes die Selbstbestimmung, das freiwillige Mittel des Patiententestaments empfehlen. Dass das Misstrauen zwischen Arzt und Patienten eher noch vergrößert, Vertrauensbildung eher verhindert. Und ich habe mich gegen die liberalen, fortschrittlichen Vertreter der Justiz zu wehren, im Namen des Grundwerts der Selbstbestimmung in einen Spielraum des straffreien Tötens auf Verlangen erweitern wollen. Stattdessen wünsche ich nur von diesen beiden Seiten eher eine entgegengesetzte Hilfe. Von den Vertretern der Kirche erwarte ich, dass sie den Grundwert der Selbstbestimmung und den anderen Grundwert des Lebensschutzes entgegensetzen. Das Leben als Geschenk, als Pfand, als von Gott geliehen und deshalb nicht wegzuwerfen setzen. Wenn es nur wäre, dass ich im Fall meines eigenen Suizids mich über diese Norm hinwegsetzen möchte. Und von Juristen erwarte ich, dass, wenn ich in meinen ärztlichen Handlungen an die Grenze zwischen Leben und Tod komme, auch strafrechtlich belangbar und damit kontrollierbar wäre. Zitat Ende. Und wir stehen heute eigentlich wieder mal vor der vergleichbaren Situation. Wie gesagt, wir haben uns als Arbeitskreis unsere Erklärung abgegeben zum ersten begleiteten Suizid. Die ist ein Gesetz geworden, mit dem wir nicht in allen Dingen zufrieden sind, aber mit dem sich leben lässt. Es gibt dann ja Dignitas, Exit und Leuten wie dem Stellhätte, dem selbsternannten Sterbehilfe Kusch, das Handwerk zu leben, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir jetzt nur warten können, dass das die Einfallspforte ist, auf dem eine neue Sterbehilfe-Debatte ins Leben gerufen wird. Das ist genau das, was wir fürchten, bevorsteht. Und in dieser Situation befinden wir uns derzeit. Und auch in dieser Situation heißt es, eine Reflexion darüber, kann der Auseinandersetzung und Lernen an der Vergangenheit einer schlimmeren Vergangenheit des Patienten zum Nationalsozialismus nicht erwarten.